daneben. Alle Nazis sterben und niemand weiß um sie. Am Tag, an dem wir alle glücklich werden, mein Freund, sag niemals nein. Nimm mal meine Jacke aus Taiwan, Doc Martens aus England an und Juden zieht sie bald Deutsche sein. Er schickt diese überall in sein Kein. Stolze Deutsche, stolze Deutsche, der denkt an ihren Wahn. Stolze Deutsche, scheiß auf euch. Freundschaft und Völker basteln die Wohnen fallen gedeihen. Zu dem, was sich uns in den Weg stellt, sagen wir nein. Faschisten, Rassisten stellen sich uns entgegen. Ich glaube, wir werden sie so gern bewegen. Nimm von meiner Jacke aus Taiwan, Doc Martens aus England an und Juden ziehen sie vor die deutsche Zeit. Er schlägt jetzt dies überall in seinem Kreis. Stolze Deutsche, stolze Deutsche, kein Recht für ihren Mann. Stolze Deutsche, ich schreit auf euch. Stolze Deutsche, das wird ganz in Reich von vorne an. Es kommt der Tag, an dem wir uns erheben. Dem Scheiß-Faschismus kein Fuß bei Boden mehr geben. Wir müssen endlich was dagegen tun. Sonst kommen wir in diesem Land nicht mehr zum Ruhen. Nimm von der Jacke aus Taiwan, Doc Martens aus England an. Wird die Unschieds bei den Deutschen sein. Er schlägt jetzt die Süd überall in seinen Schein. Deutsche Deutsche, deutsche Deutsche, kein Recht für ihren Mann. Deutsche Deutsche, scheiß auf euch. Deutsche Deutsche.